Kapitel 19. Schaut mal, rief Tausendfüßler, als sie gerade ihre Mahlzeit beendeten. Schaut mal, was da drüben für ein komisches, schwarzes Ding durchs Wasser gleitet. Sie schauten sich alle um. Es sind zwei, sagte Spinne. Eine Menge, sagte Marienkäferchen. Was ist das? Fragte Regenwurm. Es müssen irgendwelche Fische sein, meinte Grashüpfer. Vielleicht kommen sie vorbei, um guten Tag zu sagen. Es sind Haifische, schrie Regenwurm. Ich wette, dass es Haie sind, dass sie bloß vorbeikommen, um uns alle aufzufressen. Das wäre ein ausgemachter Blödsinn, sagte Tausendfüßler, aber seine Stimme schien plötzlich etwas unsicher zu klingen und der lachte nicht. Ich bin überzeugt, dass es Haie sind, sagte Regenwurm. Das fühle ich einfach. Auch die anderen waren überzeugt, dass es Haie sein mussten. Aber sie waren auch alle zu erschrocken, um das laut zuzugeben. Ein kurzes Schweigen entstand. Alle beobachteten besorgt, wie die Haie langsam rund um den Pfirsich schwammen. »Nehmen wir mal an, es wären wirklich Haie«, sagte Tausendfüßler. »Aber dann besteht trotzdem keine Gefahr, solange wir nur hier oben bleiben.« Noch während er sprach, schlug eine dieser schmalen, schwarzen Rückenflossen plötzlich eine andere Richtung an, schnitt durch das Wasser und steuerte schnurstracks auf den Pfirsich zu. Dicht neben der dicken Pfirsichrundung hielt der Haifisch inne und schaute mit kleinen, bösartigen Augen zu der Gesellschaft hinauf. »Geh weg«, riefen alle, »geh weg, du Scheusal!« Langsam klappte der Haifisch das Maul auf und schnappte nach dem Pfirsich. James und seine Gefährten erstarrten. Wie auf ein Signal ihres Anführers schwammen nun alle anderen Haifische herbei und stürzten sich wütend auf den Pfirsich. Es mussten mindestens 20 oder 30 Haie sein und alle drängten und stießen und peitschten mit den Schwänzen wilde Wellen auf. Oben auf dem Pfirsich brach Panik aus. »Jetzt ist's aus mit uns«, rief Spinne und rang ihre sämtlichen Beine. »Sie verschlingen den ganzen Pfirsich und dann fallen wir ins Wasser und sie fressen uns auch noch.« »Sie hat recht, wir sind verloren«, schrie Marienkäferchen. »Ich will nicht aufgefressen werden«, jammerte Regenwurm, »aber mich fressen sie bestimmt zuerst, weil ich so dick und saftig bin und keine Knochen habe.« »Können wir denn gar nichts tun? Dir fällt doch bestimmt ein Ausweg ein«, wandte sich Marienkäferchen hilfeflehend an James. »Denk nach, bat Spinne. Denk nach, James, denke. Denk nach, James«, sagte auch Tausendfüßler. Und alle Augen richteten sich ängstlich und hoffnungsvoll auf James.